Gilde gehe. Bedeutet das Sportverein. Und da habe ich Training in der Woche und bereite mich vor. Und wenn ich da reingehe, gehe ich auf den Platz. Und da ist notfalls die Blutgrätsche und Stollen in die Fresse der Gegner. Ja, tschüss, du kleiner Hurensohn, verpiss dich, raus. Und es ist mir gerade scheißegal, wenn noch geht, weil das sind alles für mich Stück.